alle Sterne vom Himmel. Ich fang für dich jeden ein, in der tiefsten Nacht, in der endlosen Kälte möchte ich dein Leuchtturm sein. Möchte ich.